liebt mich. Er war so nah bei mir. Ich werde hier auf ihn warten. Er will mich, das weiß ich. Ich kann es spüren, rasend wie der Wind, bevor der Sturm beginnt.